Ich befinde mich in einer Gruppe von Gefangenen, die auf die Aufseherin warten. Die Person, die Macht über uns alle hat. Wir haben Angst vor ihr. Dann kommt sie. Eine junge, dunkelhäutige Frau, etwa in meinem Alter. Sie trägt Stulpenstiefel bis zur Hüfte und eine schwarze Lederjacke. Sie führt uns in einen anderen Raum, eine Art Werkstatt, wo jeder sich eine Arbeit aussuchen soll. Ich entdecke geschnitzte Dinge aus bunten Edelsteinen. Wie schön, denke ich. So etwas möchte ich auch gern machen. Ich suche nach geeignetem Werkzeug und finde ein kleineres und ein größeres Messer. Bevor ich nach dem kleineren greifen kann, kommt die dunkle Frau zu mir und sagt, nimm das größere, es ist besser. Dann verlassen die anderen den Raum und ich bin mit ihr allein. Sie hat plötzlich ein Kind bei sich, ein kleines Mädchen. Sie plaudert mit mir über ihr Kind in einem vertraulichen Ton. Das schafft ein Band zwischen uns. Und ich spüre, wie die Angst vor ihr mich verlässt. Dann berührt die schwarze Frau meine Haare und sagt lächelnd, du hast feines Haar. Aber nein, sage ich, mein Haar ist doch gar nicht fein, eher dick und grob. Du hast feines Haar. Ich streichle ihr über den Kopf und ihre Haare sind wirklich seidenweich und geschmeidig. Mich erfüllt eine große Freude. Ich empfinde Liebe zu der Frau und wache mit einem guten Gefühl auf.